So Feier der Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas fand am 14. Mai im koreanischen Kulturhaus in Tokio, Japan, eine zentrale Veranstaltung der Koreaner in Japan statt. Daran nahmen teil Ho Jong-man, Vorsitzender des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner, kurz Jong-yeon, die Berater und Abteilungsleiter der Zentrale von Jong-yeon, die Funktionäre der zentralen Organisationen und Arbeitsgemeinschaften, die Vorsitzenden der Direktionen von Jong-yeon in der Region Kanto, die Mitarbeiter von Jong-yeon und Landsleute in Japan, die Lehrkräfte und Studenten der koreanischen Hochschule sowie die Vertreter der Schüler der koreanischen Oberschule. Der Vorsitzende Ho Jong-man unterstrich in seinem Referat, es sei ein großes Glück und die größte Ehre für Jong-yeon, eine mächtige Auslandskoreaner-Organisation, von Generation zu Generation das Glück, von einem hervorragenden Führer und einem ebensolchen Heerführer geleitet zu werden, zu genießen und den Marschall Kim Jong-un, einen herausragenden Menschen, zum höchsten Repräsentanten der koreanischen Sache und zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas gewählt zu haben. Auf der Veranstaltung wurde ein Brief an Marschall Kim Jong-un verlesen. Aus gleichem Anlass gab es am 14. Mai im koreanischen Kulturhaus in Tokio eine zentrale Fotoausstellung von Jong-yeon und eine künstlerische Darbietung.